auf mich zu lenken. Ich muss gerade an was ganz Bestimmtes denken. An die Russen, die im Weltraum waren und keinen Schimmer von der Sehnsucht haben. An sowas denke ich für ein paar Sekunden und dann gar nichts mehr für viele Stunden. Doch manchmal fange ich plötzlich an zu lachen und denke wieder an todernste Sachen. Ich denke an schlecht gelaunte Konfirmanden, an ihre Eltern, die sie nie verstanden. Ich denke an Damenwahl in Diskotheken und dann am Knie verletzte Leichtathleten. Um meine Stimmung etwas abzusenken, ich muss gerade an wen ganz Bestimmtes denken. An einen Menschen, der mir viel bedeutet, an einen Menschen, den ich gern zum Freund hätte. An diesen Menschen denke ich schon seit Wochen, an diesen Menschen ist mein Herz zerbrochen. Und darum kommt's mir auch ganz gut gelegen, dass andere Menschen mich noch mehr aufregen. Zum Beispiel nerven mich ja Optimisten, bespuck im Zirkus jeden Seilartisten. Ich hasse Mythen in den Kernkraftwerken und eitle Frauen, die ihre Angst verbergen. Ich hasse Menschen, die den Ball flach halten, die schräge Dinge aus servierten Falten. Ich hasse Menschen, die sich selbst nicht lieben, die Zahl der Menschen, die ich gern hab. See you.